Der stellvertretende Vorsitzende der ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ki-nam, empfing am 8. September den stellvertretenden Ratsvorsitzenden des Internationalen Juche-Ideologie-Instituts, Harish Gupta, die Delegationsleiter und Delegierten der Juche-Ideologie-Studienorganisationen zu einem Gespräch.